Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Kreuzzug und Dschihad. Der gefährliche Mythos vom Kampf der Kulturen. Teil 1. Die geschlossene Abteilung und ihre Freunde. Über die Ethnisierung sozialer Konflikte im Krisenprozess der Warengesellschaft. Von Ernst Lohoff. Spätestens seit den monströsen Selbstmordattentaten vom 11. September 2001 hat die in neokonservativen Kreisen ausgebrütete Weltdeutung vom Clash of Culture in den westlichen Ländern weitgehend hegemonialen Charakter erlangt und bestimmt dort in erheblichem Maße sowohl den gesellschaftlichen Diskurs wie auch das innen- und außenpolitische Handeln. Während der islamistische Terrorismus immer fanatischer und rücksichtsloser durch die Weltgeschichte bombt, reden nicht wenige Vordenker des Westens von einem dritten Weltkrieg, der zu führen sei oder bereits geführt wird, etwa im Irak und in Afghanistan, um den Islamofaschismus niederzuschlagen, der angeblich nach der Weltherrschaft greift. Auf der anderen Seite formiert sich eine schaurige Allianz von verwilderten Antiimperialisten unterschiedlicher Couleur, die sich nach dem Scheitern der nationalstaatlichen Projekte nachholender Modernisierung im Kern über einen mit antisemitischen Elementen durchsetzten Anti-Amerikanismus oder Anti-Okzidentalismus definieren. Der Islam wird dabei zum Träger einer selber postmodernen Identität umfunktioniert, die ihren Anhängern die Sicherheit imaginärer Gemeinschaftlichkeit und Erlösung von den Ohnmachtserfahrungen im globalisierten Kapitalismus verspricht. Genau in dieser Identitätspolitik liegt aber auch das negativ Verbindende beider Seiten. Mit umgekehrten Vorzeichen gerät so die fortschreitende Ethnisierung bzw. religiös-fundamentalistische Besetzung der sozialen, ökonomischen und postpolitischen Konflikte und Widersprüche selber zu einem beschleunigenden Moment im globalen Krisenprozess der Warengesellschaft. Die bedrohliche Dynamik, die sich hier entfesselt, dürfte die weitere Entwicklung auf absehbare Zeit auf entscheidende Weise bestimmen und prägen. Grund genug also, nach ihren Ursachen und Hintergründen zu fragen und danach, wie eine emanzipatorische Gegenposition zu diesem um sich greifenden Wahnsinn aussehen kann, die sich den falschen Polarisierungen verweigert. Mit seinem Vortrag »Die geschlossene Abteilung und ihre Freunde über die Ethnisierung sozialer Konflikte im Krisenprozess der Warengesellschaft« eröffnet Ernst Lohoff, Mitglied der wertkritischen Theoriegruppe Krisis, einen Zugang zum sogenannten Clash of Culture, der in den folgenden Sendungen weiter vertieft werden soll. Ich werde jetzt versuchen, so ein bisschen einen Zugang zum Thema Kampf der Kulturen aus meiner Perspektive zu legen. Da geht es auch um Islamismus, aber nicht nur um islamischen Fundamentalismus. Es ist so ein Versuch einer Gesamteinordnung dieses Phänomens Kulturalismus und Religionismus. Also auch mit einer historischen Dimension. Als der Realsozialismus kollabierte vor 15 Jahren etwa, waren sich die Zeitzeugen damals einig, dass man vor einem Epochenbruch steht und auch über den Inhalt dieses Epochenbruchs bestand weitgehende Einigkeit. Mit dem Ende der Blockkonfrontation, so die eben auf dem Höhepunkt der neoliberalen Offensive vorherrschende Meinung, war über in eine entgrenzte Weltmarktgesellschaft, in der die Menschen jenseits von nationalen, rassischen und kulturalistischen Vorbehalten miteinander konkurrieren. Die Epoche von 1914 bis 1989 war wesentlich von kollektivistischen Ideen mitgeprägt, vom Sozialismus und eben vor allem vom Nationalismus. Das neue Zeitalter würde demgegenüber das Individuum zum Maß aller Dinge machen und Kollektividentitäten zum Auslaufmodell. An dieser Prognose hingen eben zwei Zusatzhoffnungen. Zusatzhoffnung 1 ist der Eintritt der Weltgesellschaft in eine Friedensepoche nach dem 20. Jahrhundert mit seinen verheerenden Kriegen. Und Zusatzhoffnung Nummer 2, mit der Durchsetzung der globalen Märkte würde ein Zeitalter der Vernunft und der reinen Rationalität durchbrechen. Also das Irrationale würde endgültig der Vergangenheit angehören und sich als Auslaufmodell erweisen. Die Entwicklung der letzten 15 Jahre hat diese Erwartungen gründlich dementiert. Der prognostizierte Bedeutungsverlust eben dieser imaginären Kollektividentitäten und alle die damit verknüpften Hoffnungen haben sich als eine Fata Morgana erwiesen. Zwar hat das nationale Wir nicht mehr die alles überragende Stellung zurückgewonnen, die ihm mal im 19. und im 20. Jahrhundert zugekommen war. Umso größere Resonanz finden in der Weltgesellschaft dafür mittlerweile eben kulturalistische und religionistische Identitätsangebote und Feindbilder damit auch. Angesichts der mit dem Globalisierungsprozess einhergehenden sozialen Verwerfungen suchen immer mehr Weltbürger Halt in der Pseudo-Eindeutigkeit von Freund-Feind-Verhältnissen und überhöhen ethnische und religiöse Unterschiede eben zu Wesensgegensätzen miteinander im Kampf liegender Kulturen. Um zu sehen, wie weit sich diese Sichtweise eben auch im aufgeklärten Westen inzwischen verbreitet hat, da muss man eigentlich sich nur den Spiegel der letzten Woche anschauen. Der hat hier den netten Aufmacher Mekka Deutschland, die stille Islamisierung Deutschlands. Aber eben nicht nur der Titel spricht Bände, sondern auch die Symbolik, mit der da operiert wird. Das Licht der Aufklärung ist über diesem Land erloschen, stattdessen liegt eine dunkle Macht über Deutschland. Unserem Land droht der Rückfall ins finstere Mittelalter unter einem eben nur noch vom Halbmond beleuchteten Himmel. Zu dieser Vorstellung, die ich durchaus als paranoid qualifizieren würde, ließe sich eine Menge sagen. Vor allem ein Punkt springt natürlich ins Auge, die islamischen Fundamentalisten jagen dem Phantom einer Gemeinschaft der wiedererweckten Muslime als Gegenkonzept eben zur westlichen Welt und zur westlichen Kultur nach. Spiegel und Co. behandeln diesen Wunschtraum von Fundamentalisten als soziale Realität aller Muslime. Sie suggerieren 1,2 Milliarden Muslime weltweit und 3,3 Millionen muslimische Migranten in Deutschland wären eben dieses leibhaftige Phantom. Auf diese offensichtliche Diskrepanz zwischen diesem Schreckensbild und der gesellschaftlichen Realität möchte ich hier aber jetzt in meinem Referat nicht weiter eingehen, sondern mich dem Schreckensbild selber widmen, also unter, ich nenne das imagologischen Gesichtspunkten und auf die Kernelemente dieser Stereotypen eingehen. Speisen wir in der Hölle! Fürchtet euch! Sparta wird bis auf seine Grundfeste niederbrennen! Das ist Blasphemie! Das ist Wahnsinn! Wahnsinn! Das ist Sparta! Nationen des Persischen Reiches werden über euch herfallen. Unsere Pfeile werden die Sonne verdunkeln. Gut, dann kämpfen wir im Schatten. Hier werden wir kämpfen. Hier werden sie sterben. Was noch nicht kam, aber meine eigene Wegener Satten zählt, der wie der Kalscher sie denn aufhört. Wie in dem erwähnten Titelbild, so verschmelzen nämlich überhaupt in der Stereotype vom Kampf der Kulturen zwei Elemente. Die moderne, individualisierte westliche Gesellschaft zieht sich einer fremden, prämodernen Kollektividentität gegenüber, dass sie angeblich die religiöse Gemeinschaft über das Individuum stellt, das weist eben bereits diese Kulturen als archaisch aus. Was ist eben von dieser Verknüpfung zu halten? Stimmt es überhaupt, dass eben sich allein Individualisierung auf Modernisierung reimt und der Rekurs auf eben solche Kollektividentitäten wie die ominöse Umma im Gegensatz zur Modernisierung steht? Das ist so eine Ausgangsfrage. Allgemeiner und eben über das spezielle Problem des islamischen Fundamentalismus hinaus formuliert, in welchem Verhältnis steht überhaupt die Beschwörung religionistischer Gemeinschaft in dem fundamentalistischen Strömung unserer Tage zum Modernisierungs- und Globalisierungsprozess? Um meine Kernthese vorwegzunehmen, die landläufige Sicht stellt den realen Zusammenhang auf den Kopf und beruht auf einer beschönigenden Vorstellung von Modernisierung und Globalisierung. Näher besehen handelt es sich bei der Konstruktion solcher imaginären Gemeinschaften um das Ergänzungs- und Begleitprogramm zum Vereinzelungsprozess, zum Modernisierungs- und Individualisierungsprozess. Die Beschwörung solcher Kollektividentitäten ordneten sich selber eben in diesen Modernisierungsprozess ein. Das galt für die vergangenen Phasen der Modernisierungsgeschichte, das gilt aber eben auch für die gegenwärtige Epoche. Doch mal aufzugreifen, was an den kulturalistischen Strömungen wie dem islamischen Fundamentalismus erschreckt, ist selber etwas genuin Modernes. Ich bleibe zunächst mal bei der Historie. Der Modernisierungsprozess war im 19. und 20. Jahrhundert bekanntlich ganz eng mit der Herausbildung von Territorialstaaten verknüpft in Europa und dann auch weltweit. Der Übergang von persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen zu einer aus konkurrierenden Nationalökonomien zusammengesetzten Welt ergab sich aber eben nicht allein aus irgendeinem ökonomischen Selbstlauf und schon gar nicht in Weltregionen, die in der kapitalistischen Entwicklung weiter hinten dran waren. Seit den Tagen der Französischen Revolution lieferte die Erfindung von Nationen zuerst in Europa und dann weltweit eben den ideologischen Überschuss, den unerlässlichen für diesen Formierungsprozess. Die Identifikation mit der homogen fantasierten Kollektivwesenheit Nation schuf eben erst den Rahmen, in dem die Menschen aus den realen, traditionellen sozialen Zusammenhängen herausgelöst werden konnten, um eben schließlich in eine anonyme Marktgesellschaft hineinzufinden. Der islamische Fundamentalismus träumt heute von der Restauration des Urislams. Außerdem lehnt er die westliche Kultur als Inbegriff von Dekadenz offiziell ab. Das wird gern zum Anlass genommen, die Vertreter dieser Strömung dort anzusiedeln, eben wo sie sich selber hinfantasieren. Der islamische Fundamentalismus und artverwandte Bewegungen werden als prämodern eingestuft, als Verteidigung traditioneller Lebensformen. Das ist zum einen voreilig und zum anderen, um auf der geschichtlichen Ebene zu verbleiben, geschichtsvergessen. Es gehört nämlich zu den Evergreens der Modernisierungsgeschichte, die beschworenen imaginären Gemeinschaften eben der Nation, die der zugrunde liegen, in die Vergangenheit zu projizieren und ihre Produktion als Wiederherstellung eines Urzustandes zu fantasieren und ein ewiges Wesen eben der Nation. Und auch das antiwestliche Selbstverständnis ist in der Geschichte nachholender Modernisierungsprojekte alles andere als originell. Es gibt zahlreiche Modernisierungsbewegungen, die antioccidentalistisch argumentierten. Das gilt etwa für die panslawistische Bewegung im 19. Jahrhundert, die dem vertrockneten westlichen Verstand eben die Fülle der ewigen slawischen Seele entgegensetzte. Das gilt aber eben auch zum Beispiel für Japan. Unter antioccidentalistischen Vorzeichen fand hier der Aufstieg zur imperialen Macht statt. Der Staatsshintoismus erhob das japanische Volk zum göttlichen Volk, das zum Heiligen Krieg gegen die ekelhafte materialistische Zivilisation Amerikas und Großbritanniens aufgerufen ist. Aber die antioccidentalistische Orientierung findet sich eben auch bei den meisten antikolonialen Bewegungen, nicht zuletzt auch bei den Vordenkern des arabischen Nationalismus. Bei keiner dieser Bewegungen hatte die Erfindung eines angeblich uralten eigenen Gemeinwesens, das eben ein Gegenwesen zum Westen sein sollte, irgendwas mit der Wiederbelebung der traditionellen Strukturen zu tun. Stattdessen wurde aus dem traditionellen Material eine genuin moderne Idee konstruiert, die dem wirklichen Gefüge vormoderner Gesellschaft hohn spricht, eben die Idee einer homogenen Kollektividentität, die schichtenübergreifend ist, die über persönliche Verhältnisse hinausgeht, die Menschen in einem Land zu einer Gruppe zusammenfasst. Wobei natürlich dieser Integrations- und Homogenisierungsprozess immer auch mit Feindbestimmung vermittelt war, auch mit inneren Feindbestimmungen, artfremden Elementen, die eben da nicht dazugehörten. Aber das ist ein allgemeines Phänomen eben dieser Modernisierungsgeschichte. Und in dem Zusammenhang fällt eben auch die regelmäßig viel da die Frontstellung gegen den Westen mit einer inneren Mobilmachung und mit einem inneren Gleichschaltungsprojekt einher, das gerade die traditionellen und lokalen Differenzen eingeebnet hat. Während sich andere plagen und nichts passiert, sind wir zur rechten Zeit am rechten Ort und alles ist arrangiert. Ich bin dankbar dafür, ich bin dankbar dafür, weil ich jeden Tag mit meinen Brüdern und Schwestern das echte Leben spüre. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Dazu brauchen wir keinerlei Waffen, unsere Waffen nennt sich unser Verstand. Und was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Die anderen können lachen, keiner lacht mehr als wir. Was sollen sie auch machen? Wir sind Ritter mit rosa-rotem Visier. Ein Leben ohne euch macht wenig Sinn. Kein Leben, kein Geräusch, dann wäre ich wie blind. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Dazu brauchen wir keinerlei Waffen, unsere Waffen nennt sich unser Verstand. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Es liegt noch was vor uns. Das Leben liegt vor uns. Oh. Spürst du die Vorhut? Aufkommenden Frohmut. Oh. Und was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Dazu brauchen wir keinerlei Waffen, unsere Waffen nennt sich unser Verstand. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Nur wir müssen geduldig sein, es nicht mehr lang. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Die antiwestliche Ideologie nachholender Modernisierung mit so einem pseudo-archaischen Ursprung ist oft kopiert worden. Ihr Prototyp, der stammt aus dem Land des amtierenden Exportweltmeisters. Wenn man von der philosophiegeschichtlichen Erstformulierung ausgeht, dann feiert sie ziemlich genau nächstes Jahr 200. Geburtstag. damals unter dem Eindruck der Eingliederung des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation in das napoleonische Machtsystem entdeckte Johann Gottlieb Fichte in seinen Reden an die deutsche Nation in den Deutschen das Urvolk, das Volk schlechthin. Das ist alles aus diesen Reden an die deutsche Nation. Seit dem Untergang der antiken Kultur repräsentiert eben dieses Urvolk die lebendige Kraft der Menschheit. Von daher liegt es im Menschheitsinteresse, dass dieses Urvolk sich von jeder Ausländerei verabschiedet, sich auf sich selbst besinnt und zur Einheit findet. Da haben wir also genau diese anti-westliche Stoßrichtung auch bereits in vorformulierten Reinkultur. Und auch andere von den heutigen religionistischen Bewegungen vertraute Züge finden sich bereits in den Schriften eben dieses Gründungsvaters der deutschen Nation und des Kulturalismus und seiner Kollegen. Das gilt zum einen für den Antisemitismus, der ja auch im islamischen Fundamentalismus eine Rolle spielt. Die Einheit des Urvolks wird bei Fichte wesentlich eben in der Abgrenzung zum artfremden Element des Juden bestimmt. Das gilt aber auch für den exzessiven Todeskult. Al-Qaida und Co. schrecken heute die westlichen Zuhörer gern mit Verlautbarungen wie ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod. So ein Diktum hat wenig mit irgendeiner dem Islam jetzt eigentümlichen Todessehnsucht zu tun. Geistesgeschichtlich handelt es sich vielmehr um neu aufgegossenen deutschen Idealismus. Schon bei Fichte weist sich der Deutsche durch seine Todesbereitschaft als Träger der lebendigen Kultur aus. Oder um das etwas schwerfälliger formulierte Original, schwerfälliger als in den Al-Qaida-Verlautbarungen zu zitieren, das Leben bloß als Leben, als Fortsetzen des wechselnden Daseins hat für ihn, gemeint ist der Deutsche, ja ohne dies nie Wert gehabt. Er hat es nur gewollt als Quelle des Dauernden. Aber diese Dauer verspricht ihm allein die selbstständige Fortdauer seiner Nation. Um sie zu retten, muss er sterben wollen, damit diese lebe und er in ihr lebe, das einzige Leben, das er von je gemocht hat. Vom neuen Kulturalismus beschworenen virtuellen Gemeinschaften haben auch heute eben nichts mit dem Revival der traditionellen Gemeinschaften zu tun. Ähnlich eben wie einst bei der Erfindung von Nationen hat der Religionismus vielmehr so einen synthetisierenden, synthetischen Charakter und richtet sich eben auch gerade gegenüber kommende Strukturen. Am Beispiel seiner islamischen Variante lässt sich das eigentlich ganz schön studieren. Die Vorstellung von der Umma als einer monolithischen Einheit ist eine Kampfansage eben an die reale Vielfalt des gewachsenen Islam, so wie er mal historisch entstanden ist. Olivier Roy, ein Islamwissenschaftler, ein Französischer, hat das in seinem Buch Der islamische Weg nach Westen ziemlich ausführlich dargestellt. Ich stütze mich da auf ihn. Während der empirische Islam in den letzten 1400 Jahren zwischen Marokko und Indonesien an sehr unterschiedliche Verhältnisse sich angepasst hatte, löst eben die islamische Erweckungsbewegung die Religion gerade aus diesen unterschiedlichen Zusammenhängen heraus. Besonders extrem ist es auch bei religionistischen Bewegungen und islamistischen Bewegungen in der westeuropäischen Diaspora zu sehen. Dort trat die islamische Erweckungsbewegung von vornherein eben auch als transnationale Bewegung auf. Das geht auch mit einer Abwendung eben von den Sprachen einher, die die Elterngeneration oder Großelterngeneration von Zuwanderern gesprochen hat oder deren Nachfahren eben, die dann die islamistische Wendung vollziehen. Die Sprache, die da in diesen Zusammenhängen gesprochen wird, ist entweder Arabisch, die die nicht kennen, oder auf der Internetebene als globale Sprache Englisch. Also wo gerade diese Zusammenhänge, ist eine Weltkultur ist, die da sich formiert. Aber auch in den mehrheitlich islamischen Ländern ist eine ähnliche Entwicklung zu verzeichnen. Die Metamorphose vom Nominalmuslim eben zum echten Muslim ist gleichbedeutend eben mit der Abwendung von den besonderen lokalen und nationalen Traditionen zugunsten einer islamischen Variante von Globalismus. An die Stelle von im Herkommen verankerten sozialen Normen tritt eine rigide Bekenntnisbewegung, die sich von einer als feindlich verstandenen Umgebung absetzt. Und das nicht nur eben in Westeuropa, sondern auch in den islamischen Ländern. Diese antitraditionellen Züge lässt sich auch im Verhältnis eben zu den geistlichen Autoritäten ablesen. Vor allem im Bereich des sunnitischen Islam handelt es sich beim islamischen Fundamentalismus um eine Laienbewegung, selbsternannter Prediger. Sie stellen explizit die etablierte Ulema in Frage, also die Rechtsgelehrten im Islam, die verschiedenen Rechtsschulen, und haben auch eine sehr reduzierte Koraninterpretation und vor allem eine sehr freihändig individualisierte, wo da etwas synthetisiert wird. Bei den Taliban beispielsweise ist diese antiautoritäre Wendung sogar schon im Namen enthalten. Die Herrschaft der Taliban ist die Herrschaft der Religionsschüler. Also nicht der Meister, sondern der Schüler mit ihren Interpretationen. Um es zu ironisieren und in die hiesige Kultur zu übertragen, es wäre ungefähr das Gleiche, als würden in der katholischen Kirche morgen die Ministranten die Macht übernehmen und anfangen, Enzykliken rauszugeben, wer da Lust und Laune hat. Das ist also eher, was die traditionelle theologische Entwicklung angeht, eben eine antitraditionelle Bewegung, eine, die da sich größte Freiheiten erlaubt, etwas Neues zu produzieren. Die Forderung nach der Einführung der Scharia muss regelmäßiger als schlagender Beweis für den prämodernen Charakter des islamischen Fundamentalismus herhalten. Das ist quasi der Inbegriff, wenn man sich Spiegeldialoge und Co-Dialoge anguckt. Das Schreckensbild schlechthin. Näher besehen passt aber auch das zumindest nicht zu dem Bild, dass es was Prämodernes ist. Die neue Scharia hat nämlich ihrer Struktur nach mit der traditionellen Rechtsordnung gleichen Namens wenig gemein. Die traditionelle Scharia war eben ein Teil von einer Gewohnheitsrechtsordnung, die auch wieder sehr unterschiedliche lokale Ausprägungen hatte. Also Scharia hat in Afrika was anderes bedeutet als im arabischen Raum. Das war immer vermischt mit und eingepasst in die jeweiligen Sondertraditionen und Lebensumstände. Die neue Scharia soll dagegen ein abstraktes, kodifiziertes Rechtssystem sein, das sogar einen Nationalstaat übergreift. Also das ist rein von der Struktur bereits eben was völlig anderes. Eben kein flexibles, prämodernes Rechtssystem, sondern selber so eine Art universalistische Konkurrenz zum westlichen Menschenrechtsuniversalismus, eine Art Karikatur des Universalismus der Menschenrechte. Für alle Menschen auf der Erde potenziell oder eben zumindest für alle, die sich zu diesem Glauben bekennen, ein und dasselbe reine, unveränderliche Rechtsordnung. Thank you. Ich habe bisher betont, dass der neue Kulturalismus anderslautenden Gerüchten zum Trotz in der Kontinuität der Modernisierungsgeschichte steht und nicht von außen kommt, was Prämodernes ist. Aus früheren Phasen der europäischen und außereuropäischen Modernisierungsgeschichte vertraute Denkfiguren und Vorstellungsmuster tauchen eben neu eingekleidet wieder auf. Damit will ich jetzt allerdings nicht suggerieren, der neue Kulturalismus sei einfach nur die Fortsetzung und Wiederauflage des Alten. Deswegen verwende ich auch den Begriff des neuen Kulturalismus. Es gibt durchaus einen ganz grundlegenden epochalen Unterschied. Der alte, auf die imaginäre Gemeinschaft der Nation ausgelegte Kulturalismus, der hatte eben in der Herausbildung von homogenen Nationalstaaten und Nationalökonomien so etwas wie einen profanen Kern, einen realen Fluchtpunkt. Die hochgradig identitätspolitisch aufgeladene Nationalbildungsbewegung, die bereiteten eben der Formierung nationalstaatlich organisierter Arbeitsgesellschaften den Boden. Die Nation wurde erfunden als imaginäre Gemeinschaft, um einen realen Zusammenhang zu produzieren. Also ich meine das jetzt nicht so instrumentell, aber es gibt da eben diesen Zusammenhang. Und dazu, zu diesem Formierungsprozess, dass es eben diese reale Entsprechung gibt, dazu fehlt beim neuen Kulturalismus eben die Entsprechung. Statt einen Integrationsprozess als Formierung eben wirklich einer arbeitsgesellschaftlichen Integration vorwegzunehmen und zu begleiten, ist eben die Schaffung dieser imaginären Gemeinschaften diesmal Ersatz für so einen Prozess. Nicht Begleiterscheinung, sondern Ersatz. So, das läuft also auf sowas hinaus wie eine Modernisierung, die ins Leere, ins Nichts geht. Nicht mehr eine Modernisierung, die in der Arbeitsgesellschaft zu sich findet und in der Teilnahme an anonymer Marktgesellschaft, was dann der profane Inhalt einer Nation in Bildung ist, sondern in einer Weltkrisensituation in letzter Instanz Identitätsersatz. Dass der neue Kulturalismus Folge und gleichzeitig Teil des Scheiterns nachholender Nationalstaatsformierung ist, das lässt sich unschwer auch an der Entwicklung des islamischen Fundamentalismus aufzeigen. Zunächst einmal setzt der jetzt historisch der Aufschwung dieser Bewegung genau in dem Augenblick ein, als die nationalistischen und sozialistischen Entwicklungsregimes in die Krise geraten. In Ägypten beispielsweise, das nehme ich aber jetzt nur als Exemplum raus, dem Ursprungsland der Muslimbrüder hatte der islamische Fundamentalismus bis in die 60er Jahre hinein nur eine Randrolle gespielt. Die oppositionelle akademische Jugend etwa hatte sich zur Zeit Nassers am Marxismus orientiert. Mitte der 70er Jahre, als sich die nationalistische Revolution und die sozialistischen Ideen verbraucht hatten, änderte sich das dann erst mit rasantem Tempo. Die perspektivlose akademische Jugend erlebte eine Art massenhaftes religionistisches Coming-out zu dem Zeitpunkt dann. Aber auch die Binnenentwicklung der Strömung in den letzten 20, 30 Jahren zeigt eine in der Hinsicht aufschlussreiche Tendenz. Die Idee eben einer Eroberung der Staatsmacht in den jeweiligen Nationalstaaten verlor zunehmend an Bedeutung. Spätestens mit der Niederlage der Islamischen Heilsfront im algerischen Bürgerkrieg Anfang der 90er Jahre war dieses Kapitel eigentlich abgeschlossen. Die iranische Revolution und die Eroberung der Staatsgewalt durch Khomeini und seine Anhänger, das ist da eher so eine Art historischer Ausreißer. An die Stelle nationalstaatlicher Ambition ist eher die Bildung eben von Netzwerkstrukturen dann getreten, die transnational sind. Gegenüber den auf die Idee der Nation ausgerichteten imaginären Gemeinschaften ist das ein doppeldeutiger Prozess. Auf der einen Seite ist das Konzept der Umma viel weiter gefasst als das der Nation. Es ist universalistisch ausgerichtet und zielt im Prinzip bei einer Bekehrungsreligion auf die gesamte Menschheit. Unterschiedslos, jeder ist aufgefordert, sich der Umma anzuschließen. Auf der anderen Seite ist es viel enger, als es die Nation eben gewesen ist, weil der Anspruch wegfällt, die legitime Bewohnerschaft eines bestimmten Territoriums zu repräsentieren. Die lauen Muslime zählen nicht wirklich zur Gemeinschaft der Gläubigen, sondern im Extremfall eigentlich nur die Angehörigen der eigenen Gruppierung. Also der Schwank zwischen Menschheit und Minisekte. Dieses Verständnis ist relativ früh angelegt bei dem 1966 hingerichteten großen Vordenker der ägyptischen Muslimbrüder Sayyid Qutb. Sayyid Qutb bedient sich dabei einer historischen Analogie. Für ihn befinden sich die islamischen Länder allesamt im Zustand der Jahiliya, wie immer man das genau spricht. Ich kenne es nur aus der Literatur. Gemeint ist damit die vorislamische Barbarei, die vom Polytheismus noch gekennzeichnet ist. Da wird die gesamte Welt, in der die Muslimbrüderschaft, mit der sie es zu tun hat, in Ägypten drunter subsumiert. Die Muslimbrüder befinden sich dagegen, wie einst Mohammed und seine Getreuen nach ihrer Flucht aus Mekka in der Hijra im Exil. In diesem merkwürdigen, archaisierenden Gewand zeichnet sich aber eben was Neues ab. Deterritorialisierte, von der Bindung an Blutboden abgelöste Gemeinschaften, die über den gesamten Planeten verteilt sind mit universellen Anspruch, bei denen aber eben die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft ein Akt der persönlichen Entscheidung, der ein persönlicher Glaubensakt ist und eben keine Frage von Herkommen oder von irgendeiner Blut- und Bodenbindung oder ethnisch definiert würde. Das bedeutet aber eben auch einen gewissen Unterschied wieder zur nationalistischen Bewegung vom Vertretungsanspruch her. Nationalistische Bewegungen erheben immer den Anspruch, Avantgarde einer Ethnie zu sein, die eben mehr umfasst als jetzt die Avantgarde selber. Der neue Religionismus ist da tendenziell selbstgenügsamer. Wer den Dschihad nicht als individuelle Pflicht betrachtet, ist schon nicht mehr Angehörige der Umma im Extremfall, also bei extremen Islamisten, sondern schon Feind. Da gibt es auch in den Schriften von Al-Qaida eine ziemlich breite Debatte über den Unterschied zwischen kollektivem Dschihad und individuellen Dschihad. Wann bin ich selber persönlich aufgefordert, in den Kampf zu ziehen? Wann ist es meine religiöse Pflicht? Und das wird da extrem exzessiv ausgelegt. Und wer dieser Pflicht nicht nachkommt, ist da eben aus der Gemeinschaft eigentlich schon rausdefinierbar, wenn man der Logik folgt. Also der vom Boden abgelöste und selbstreferenzielle Charakter der Neo-Gemeinschaften betrifft übrigens eben nicht nur diese Ideologie und Imagologie-Produktion. Er wird auch dort sichtbar, wo sie partiell eine infrastrukturelle Aufgaben übernehmen und in bestimmten Regionen auch den Part des entschwundenen Staates teilweise ausfüllen, wenn sie zum Beispiel soziale Einrichtungen unterhalten. Ich denke da vornehmlich an Hisbollah und Co. Hisbollah gibt 90% seines Etats nicht für Waffen, sondern für Sozialklimbim aus. Allerdings, und das macht eben den Unterschied zu klassischen Formierungsprozessen nationalstaatlicher Struktur, diese Mittel kommen ausschließlich eng der eigenen Klientel zugute. Das ist nicht ausgelegt auf eine große gesellschaftliche Integration, was eben nationalstaatliche Formierungsprozesse ausmachen würde. Wenn man es auf eine Formel bringen will, es tritt sowas wie Vergemeinschaftung, Bildung von Gemeinschaften an die Stelle flächendeckender Vergesellschaftung oder des Anspruchs, weil flächendeckend durchgesetzt war es in diesen Ländern eh nie. Dem entspricht natürlich dann auch die Mobilisierung der materiellen Ressourcen, also nicht nur, wo sie hingehen, sondern auch, wo sie herkommen. Die kommen eben weniger aus Mobilisierung der inneren Ressourcen der Bevölkerung vor Ort, sondern transnationales Mäzenatentum von Leuten, die halt Weltmarktgewinner sind und da alimentieren. In der landläufigen Sicht ist die Modernisierung ein positiv besetzter Begriff. Das könnte jetzt das Missverständnis nahelegen. Meine Einordnung fundamentalistischer Strömung in die Modernisierungsgeschichte liefe auf eine Relativierung ihrer destruktiven Potenzen hin. Gerade wenn wir uns den zentralen Unterschied zur nationalstaatlichen Formierungsgeschichte vergegenwärtigen, liegt eher der gegenteilige Schluss nahe. Ein Ziel schon deswegen, weil eben Modernisierung jetzt in so Krisensprachgebrauch eher negativ besetzt ist als positiv. Warum aber der gegenteilige Schluss der Sache nach? Das beginnt damit, dass sich gegenüber der Nationalstaatsgeschichte der logische Status der Feindbestimmung verändert. Der logische Status der Feindbestimmung. Während in der Aufstiegsgeschichte, da hatte die Erfindung der Nation oder entsprechender imaginärer Gemeinschaften die Formierung realer Arbeitsgesellschaften zum Hintergrund und eben Fluchtpunkt. Damit hatte sie auch eine von den Freund-Feind-Beziehungen ablösbaren positiven Inhalt, der übrig bleiben konnte, wenn die weg waren. Beim neuen Kulturalismus existiert dagegen das imaginäre Wir ausschließlich in der Beziehung zum Gegner, von dem er sich abgrenzt. Beim Nationenbildungsprozess handelt es sich um gesellschaftlichen Formierungsprozess mit dunkler Rückseite, mit irrationalen Inhalten, mit gewaltsamem Charakter. Dagegen wird beim neuen Kulturalismus aus der dunklen Rückseite die Hauptseite. Die Ausgrenzung ist das primäre und übergreifende und das imaginäre Wir nur ihr Abfallprodukt. Und damit stehen eben auch dann diese imaginären Gemeinschaften nicht mehr für einen Formierungsprozess und für repressive Vergesellschaftung, sondern eher für die Zerstörung des noch bestehenden gesellschaftlichen Rahmens. Ich bin jetzt bei meinen Ausführungen über die neue Qualität des neuen Kulturalismus ziemlich eng am islamischen Fundamentalismus geblieben. Das soll keineswegs suggerieren, dass es sich dabei ausschließlich um vornehmlich an der Weltmarktperipherie beheimatetes Phänomen handelt. Der Kulturalisierungsprozess und die damit verbundenen destruktiven Potenzen, sie betreffen eben auch den Westen. Allerdings hat die muslimische Welt gerade aufgrund ihrer schwachen Stellung in der Weltarbeitsgesellschaft eine gewisse Vorreiterrolle gegenüber Europa und den USA bei diesem Übergang zur kulturalistischen Weltdeutung. In Ländern wie Ägypten löste die neue religionistische Kulturalisierung unmittelbar eben den nationalistisch ausgerichteten Kulturalismus ab. Da haben wir eben einen Übergang schon in den 70er Jahren. Im Westen schiebt sich dagegen das neoliberale Zeitalter mit seinem Individualitätskult zwischen beide Epochen, zwischen nationaler Formierung und Kulturalisierung. Als so eine Art Schmuddelideologie hatte der Neokulturalismus nationalistisch, ethnizistisch ausgerichtet zwar schon in den 80er, 90er Jahren in Westeuropa Fuß gefasst. Der demokratische Mainstream blieb davon aber zunächst eben weitgehend unberührt. Dadurch gewinnt der militante Kulturalismus vor allem in Europa ein Stück weit so den Charakter eines Reimports. Also Reimport in dem Sinn, wenn man die ganze Geistesgeschichte sich anschaut, dass es eigentlich westliche Ideen sind, aber hier sind eine Zeit lang zumindest das gesellschaftliche Zentrum dann nicht so den Boden hatten. Erst vermittelt über die identitätspolitische Konfrontation eben mit den islamischen Gegenspielern verwandelt sich die westliche Wertegemeinschaft eben in eine imaginäre Kampfgemeinschaft und die westliche Menschenrechtsideologie ein Stück weit lässt eben ihren universalistischen Anspruch fahren zugunsten einer Stammesreligion, also wo sie sich auf diese Weltregion und deren spezifischen Werthintergrund beruft. Das Verhältnis zum islamischen Fundamentalismus fällt vor diesem speziellen Hintergrund beim westlichen Neokulturalismus in mehrfacher Hinsicht ambivalent und kollegial aus. Zunächst einmal fällt ins Auge, dass der militante westliche Kulturalismus eben die Wunschfantasien des islamischen Fundamentalismus als Realität nimmt. Also da denke ich an diese Einstiegsgeschichte mit dem Spiegeltitelbild. Der islamische Fundamentalismus wird in den Projektionen der Menschenrechtskreuzritter zum authentischen Repräsentanten eines authentischen Islams, indem die Verteidiger der westlichen Wertegemeinschaft ein Wesen der islamischen Kultur konstruieren, dessen Kernelemente Gewalt, Frauenunterdrückung gehören, externalisieren sie den gewaltförmigen und sexistischen Charakter der kapitalistischen Gesellschaft. Das ist etwas, was nur noch außen existiert, Züge, die westliche Gesellschaft selber hat. Aber nicht nur das Selbstverständnis der Gegner wird mit negativen Vorzeichen versehen, übernommen. Gleichzeitig erscheint die Übernahme dieser Errungenschaften als Voraussetzung dafür, dass der Westen im Kampf der Kulturen bestehen kann. Also wir haben eine Mischung aus Feindbild und Vorbild. Schon bei Samuel Huntington, dem Vordenker des neuen Kulturalismus, ist das Doppelbödige eben zu greifen. Culture is to die for. Das gilt dann nicht nur für die islamische Welt. Das ist nicht nur das, was man ihnen vorwirft. Das ist auch das Ziel, was man sich wieder selber setzen muss. Das schreibt er damit eben auch dem dekadenten Westen ins Stammbuch und findet damit eben zu dem guten Verständnis von Fichte zurück. Und auch was eher der westlichen Wertegemeinschaft neben dem Sterben und Sterben lassen als Rezept fürs Überleben verschreibt, spricht eine eindeutige Sprache. Dieser Umschwung von der universalistischen Beschwörung der Ideale von Demokratie und Aufklärung, wie sie in den 80er, 90er Jahren oder zumindest frühen 90er Jahren noch präsent war, zu einer kulturalistisch aufgeladenen westlichen Wertegemeinschaft, der hat sich natürlich nicht übergangslos vollzogen. Trotzdem lässt sich sowas wie ein historischer Dammbruch angeben, mit dem die kulturalistische Weltsicht von den peripheren Weltregionen und den rechten Milieus eben ins demokratisch aufgeklärte Zentrum, den Kern der westlichen Gesellschaften, übergeschwappt ist. Und das Datum ist bekannt, ist der 11. September 2001. In der Konfrontation eben mit der Herausforderung des islamischen Fundamentalismus schießen auch im Westen zusehends Erklärungs- und kollektive Identitätsmuster ins Kraut, die teilweise fatal an deren dschihadistische Konkurrenz ähneln. Um das an einem Beispiel festzumachen, im Jahr 2001 schoss das Büchlein Die Wut und der Stolz der namhaften linksliberalen Journalistin, italienischen Journalistin Oriana Fallaci, sowohl in ihrem Heimatland wie in Frankreich und Deutschland innerhalb von wenigen Wochen in die Bestsellerliste. In diesem Buch wird einem Dekadenten in seiner Sucht nach Frieden blind geworden im Westen der Islam als eine seiner ganzen Natur nach intoleranten und nach Weltherrschaft strebenden Religion gegenübergestellt. Die Angriffe von Al-Qaida sind für die ehemalige Antifaschistin dabei nur ein Teil der groß angelegten Welteroberungsstrategie eines islamischen Gesamtsubjekts. In erster Linie ist diese Strategie darauf ausgelegt, durch Zuwanderung und über den Kreissaal das Kreuz durch den Halbmond abzulösen. Die Migranten aus den islamischen Ländern figurieren bei Fallaci allesamt als Pioniere einer islamischen Diktatur und ihre Hauptwaffe im Kampf gegen den Westen ist ausgesprochen perfide. Sie vermehren sich wie die Ratten. Das ist, muss man dazu sagen, von der Frau geschrieben, die sich als Kriegsberichterstatterin im Vietnamkrieg hervorgetan hat, die also aus der Linken stammt und nicht aus dem NPD-Spektrum oder dergleichen. Fallaci hat die logische Konsequenz aus ihrer Sicht der Dinge dann auch gezogen. Die mittlerweile verstorbene Ex-Atheistin hat ihre umfangreiche Bibliothek der einzigen Kraft vererbt, die in ihren Augen das Zeug hat, der islamischen Bedrohung zu widerstehen und vor allem die demografische Gegenoffensive zu organisieren. Ihr wisst, die Ratzinger-Sekte. So konsequent ist sicher nicht jeder demokratische Kreuzritter. Trotzdem verweist diese biografische Kapriole schon auf eine allgemeinere Entwicklung. Der Krieg der Kulturen funktioniert als so ein Konvergenzprozess zwischen den offiziellen Feinden. Unter der grün eingefärbten Fahne der Gegenaufklärung beseitigt der islamische Fundamentalismus traditionelle Bindungen und Denkweisen, selber eben diese Modernisierung ins Nichts, von der ich gesprochen habe. Auf der anderen Seite verschmelzen Demokratie und Menschenrechte auch wieder mit gegenaufklärerischen Gedankengut. Der paranoide Charakter eben dieser kulturalistischen Weltdeutung ist eigentlich mit Händen zu greifen. Das tut ihre Wirksamkeit aber keinen Abbruch. Werden Menschen als Angehörige von imaginären Feindgemeinschaften behandelt, dann schafft das eben auch genau die gesellschaftliche Zerklüftung, in der der Kulturalismus gedeiht. Soweit Ernst Lohoff über die Ethnisierung sozialer Konflikte im Krisenprozess der Warengesellschaft. Die Sendung basiert auf einem Mitschnitt eines gleichnamigen Vortrags, den Ernst Lohoff auf dem Jahresseminar der wertkritischen Theoriegruppe Krisis 2007 in Ipsheim hielt. Texte von Lohoff finden sich in der Theoriezeitschrift Krisis, Beiträge zur Kritik der Warengesellschaft und im Internet unter www.krisis.de.